Zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas besuchten am 19. Juni die verantwortlichen Funktionäre der Partei und des Staates, einschließlich der Mitglieder des Präsidiums, des Politbüros des Zirkel der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-nam, Park Bong-ju und Choi Ryong-hae und der Vorsitzende einer befreundeten Partei, sowie die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei der Arbeit Koreas in Pyongyang und die Mitarbeiter des Zirkel der Partei der Arbeit Koreas, das Historische Revolutionsmuseum der Kim Il-sung Universität. Die Besucher legten an der Bronzestatue von Genossen Kim Jong-il in der Universität die Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.